Ja. Hey, meinst du, ist das möglich? Naja, wer weiß. Hör mir zu, du willst wissen, wer ich bin, ein Poet, ein schwebender Komet, der auf der Bühne steht. Haben diese Texte Sinn, ihr müsst es selber bewerten. Ich lebe mein Leben mit meiner Lebensgefährtin. Willst du erfahren, was ich denke? Ich denke an Friede, alle Menschen vereint. Ich denke an Liebe, alle Menschen vereint. Willst du wissen, was ich wissen will? Gibt es Intelligenz? Ich vermisse sie, wenn ich sie einen Tag nicht sehen kann. Es ist schlimm, vielleicht versteht ihr den Sinn. Wisst ihr, wer ich bin? Denn ich weiß es selber nicht. Ich kenn mich nicht, harte Schale, weicher Kern. Versteht ihr mich? Die Arroganz verdeckt meine Tränen in den Augen. Ich sehe keinen Sinn, an Gott zu glauben. Ich verstehe es nicht, an sich selbst zu zweifeln. Ich höre meine Gefühle, ist das ein Lebenszeichen? Ist es möglich, nicht das Denken zu denken? Ich möchte mein Leben nicht an irgendwen verschenken. Auch ein Herz hat Gefühle, die gepflegt gehören. Ich möchte meinen Körper nicht durchs Denken zerstören. Ist es möglich, nicht ans Denken zu denken? Ich möchte mein Leben nicht an irgendwen verschenken. Auch ein Herz hat Gefühle, die gepflegt gehören. Ich möchte meinen Körper nicht durch Denken zerstören. Arcus. Wer bin ich? Arcus, ein Sternenbildfigur aus griechischer Mythologie. Ein Götterbote und Geliebter der Muse der Poesie. Wiedergekommen in Gestalt eines Rappers, dessen Flug kriegt er nie. Unberechenbar wie eine Entropie. Wer bin ich? Ein Seele gefangen in einem Körper. Ein Körper in einer Welt voller Rumtreiber und Mörder. Bin ein Wesen in der Welt, die sich nur um Geld dreht. Doch die meisten merken es einfach zu spät. Will nicht denken, wer ich bin, wer gern wie andere. Oder sollten mir so nicht denken. Es ist eine Schande, mein eigentliches Leben ist so, wie es sein sollte. Aber ich denke, ob es so ist, wie ich es wollte. ZB, liebe ich dieses Mädel, doch es klingt wie Hohn. Sind das meine Gefühle oder mein Testosteron? Bin ein Poet, würde gern glauben, was geschrieben steht. Man erntet, was man sieht, doch selbst Unkraut vergeht. Ist es möglich, nicht ans Denken zu denken? Ich möchte mein Leben nicht an irgendwen verschenken. Auch ein Herz hat Gefühle, die gepflegt gehören. Ich möchte meinen Körper nicht durchs Denken zerstören. Ist es möglich, nicht ans Denken zu denken? Ich möchte mein Leben nicht an irgendwen verschenken. Auch ein Herz hat Gefühle, die gepflegt gehören. Ich möchte meinen Körper nicht durchs Denken zerstören. Ich möchte mein Leben nicht an irgendwen verschenken, auch ein Herz hat